Erster, es wird berichtet, dass es bei euch sexuelle Unmoral gibt, die sogar schlimmer ist als bei Menschen ohne Glauben, weil ein Mann mit der Frau seines Vaters zusammenlebt. Zweiter, anstatt traurig zu sein, seid ihr stolz auf euch, obwohl der Mann, der diese Tat begangen hat, aus eurer Gemeinschaft entfernt werden müsste. Dritter, obwohl ich körperlich nicht bei euch bin, bin ich im Geist anwesend und habe über diesen Mann bereits ein Urteil gefällt. Vierter, wenn ihr im Namen unseres Herrn Jesus zusammenkommt, bin ich im Geist bei euch, während die Kraft unseres Herrn Jesus gegenwärtig ist. Fünfter, ihr sollt diesen Mann dem Satan übergeben, damit sein Körper bestraft wird, aber sein Geist am Tag des Herrn gerettet werden kann. Sechster, euer Stolz ist in dieser Situation nicht gut, weil ihr wissen solltet, dass bereits ein wenig Sauerteig den gesamten Teig durchdringt. Siebter, entfernt den alten Sauerteig der Sünde, damit ihr wie ein neuer Teig seid, da Christus als unser Passahlamm für uns gestorben ist. Achter, deshalb wollen wir das Fest nicht mit Bosheit feiern, sondern mit Aufrichtigkeit und Wahrheit, die wie reines Brot ohne Sauerteig sind. Neunter, in meinem letzten Brief habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Menschen haben sollt, die sexuell unmoralisch leben. Zehnter, ich meinte damit nicht alle Menschen in dieser Welt, da ihr sonst die Welt verlassen müsstet, um Gierigen oder Dieben auszuweichen. Elfter, ich schrieb euch, dass ihr keinen Kontakt zu jemandem haben sollt, der sich Bruder nennt, aber gierig, gewalttätig oder unmoralisch handelt. Zwölfter, es ist nicht meine Aufgabe, über Menschen außerhalb der Gemeinde zu urteilen, aber ihr müsst über die Leute in eurer Mitte entscheiden. Dreizehnter, Gott wird über die Menschen außerhalb richten, aber ihr sollt den bösen Menschen aus eurer eigenen Gemeinschaft ausschließen.